Die Ordnung des Gebens und Nehmens in der Familie wird auf den Kopf gestellt, wenn ein späterer, statt dass er vom früheren nimmt und ihn dafür ehrt, dem früheren geben will, als sei er ihm gleich oder sogar überlegen. Wenn zum Beispiel Eltern von ihren Kindern nehmen und Kinder ihren Eltern geben wollen, was diese von ihren Eltern und von ihrem Partner nicht nehmen. Denn dann wollen die Eltern nehmen wie Kinder und die Kinder wollen geben wie Eltern. Dann soll das Geben und Nehmen statt von oben nach unten entgegen der Schwerkraft von unten nach oben fließen. Doch solches Geben kommt wie ein Bach, der bergauf statt bergab fließen will, dort, wo es hin will, nicht an. Vor kurzem hatte ich in einer Gruppe eine Frau, deren Vater blind war und deren Mutter taub. Die beiden haben sich gut ergänzt. Die Frau aber meinte, dass sie sich um ihre Eltern kümmern müsste. Dann habe ich die Familie aufgestellt, wie ich das häufig mache, wenn ich Verborgenes ans Licht bringen will. Während der Aufstellung hat sich das Kind verhalten, als sei es groß und die Eltern klein. Doch die Mutter hat dem Kind gesagt, das mit dem Papa kann ich alleine. Und der Vater hat ihm gesagt, das mit der Mama kann ich alleine. Wir brauchen dich nicht dazu. Da war die Frau sehr enttäuscht. Sie wurde auf ihr Kindermaß zurückgestutzt. In der folgenden Nacht konnte sie nicht schlafen. Und sie hat gefragt, ob ich ihr helfen könnte. Ich sagte ihr, wer nicht schlafen kann, meint, er müsse aufpassen. Dann habe ich ihr die kleine Geschichte von Borchert über einen Jungen erzählt, der nach dem Krieg in Berlin auf seinen toten Bruder aufgepasst hat, damit ihn die Ratten nicht fressen. Das Kind war ganz erschöpft, weil es meinte, es müsste wachen. Dann kam ein freundlicher Mann und sagte, nachts schlafen die Ratten doch. Und das Kind schlief ein. Die nächste Nacht hat die Frau besser geschlafen. Wenn ein Kind gegen die Rangfolge des Gebens und Nehmens verstößt, dann bestraft es sich schwer, oft mit Scheitern und Untergang und ohne dass es um die Schuld und den Zusammenhang weiß. Denn weil es, wenn es gibt oder nimmt, was ihm nicht zusteht, gegen die Ordnung aus Liebe verstößt, merkt es die Anmaßung nicht und meint, es sei gut. Die Ordnung aber lässt sich durch die Liebe nicht überwinden. Denn vor aller Liebe wirkt in der Seele ein Gleichgewichtssinn, welcher der Ordnung der Liebe selbst um den Preis des Glücks und des Lebens zum Recht und zum Ausgleich verhilft. Daher ist der Kampf der Liebe gegen die Ordnung auch Anfang und Ende jeder Tragödie. Und es gibt nur einen Weg des Entrinnens. Einsicht in die Ordnung und ihr dann folgen mit Liebe. Einsicht in die Ordnung ist Weisheit. Und ihr Folgen mit Liebe ist Demut.